Familie, 20 bei der Kenzia. Die verkaufe ich nochmal alleine mit 15 von mehr. Beides einmal 20. War mir egal, ist mir erlaubt, wie man scherzt. War mir den Kleinen noch einmal dabei. Einmal weg damit hier. War mir, und hier habt ihr noch einmal die Palme dabei. War mir hier alles zusammen. Raus damit mit der Kenzia von 20, wenn wir das nochmal schnell haben. Mit der Kenzia. Und der Ricky. So, war einmal sowas, ja. Hallo. Hier, Kautschuk, warum hier los von mir? Einmal weg damit, 5 Euro der Kautschukbaum, weg damit. Ein Fünfer. Naja, zieh mal ab. Immer 5 Euro jetzt hier. Hier, wenn noch einmal schnell den Großen jetzt hat hier. Immer 5 Euro der Dicke hier, weg damit hier. Einmal raus damit. Lass mal stehen, interessiert mich nicht. Kostet mir im Einkauf 80 Euro, das war mein Preis. Warum kostet im Gartencenter 200? Wenn ich jetzt sage, 80 Euro ist ein Hammerpreis. 5 Euro die Fuchs hier. Ja. Fuchs hier ist 5 Euro. Hier, wer sagt mal ganz schnell? Ich erlaube mir mal einen Hammerpreis. Ja. Nein, in der Vorhand hat einer gefragt. Da habe ich 80 Euro gesagt. Weil er hat dreimal gefragt. Und da ist Ende. Hier, das sind deine Orchidee, hat 2 Rüsten. Weißes Wort, warte. Hier normalerweise leicht keine 15, 12, 11, 10, 9, 8. Oder passt halt mal auf. Eine kostet 8. Hier mit 2 Rüsten. Wer jetzt einmal Ja sagt, 2 wären 16. Wer jetzt Ja sagt, 3 wären 20. So, jetzt mache ich einmal den Preis. Dann wäre ganz schnell hier eine 4 dabei. Dann wäre ich räume aus mit 20. Und noch eine Orchidee. 5 Orchideen für 20 Euro. Ja, die haben 2 Rüsten. Du hast eine Orchidee mit 2 Rüsten, 4 Euro. Geht mal in den Blumenladen rein. Guckt mal nur spaßhalber, was eine Orchidee kostet. Oder jetzt mal ganz schnell aufgepasst. Ihr erlaubt mir jetzt den letzten Scherz. Eine 8, 2 werden 16, wenn es ganz schnell Ja sagt. 15, 14, 30, mehr 10 Euro die beiden Orchideen. Einmal raus hier. Und wer noch einmal schnell dabei ist hier, hier mache ich noch einmal eine mit 2 Rüsten hier und noch eine dabei. Boah, guck mal hier, geil. Wir haben 10er, die beiden Orchideen, wenn wir Sommer schnell haben. Raus damit hier, weg damit hier. Kommen wir noch einmal ganz schnell sofort. Eine Orchidee und dann noch eine dabei. Wir haben mit 2 Rüsten, hier ein 10er, die beiden Orchideen, wenn wir Sommer schnell haben. Raus damit hier. Einmal hier vorne raus hier. Ich bin 10er hier an unserem Inventar hier, der kauft ja immer ein. Ja, Wahnsinn. Die Tüte war 25 Euro. Weil da ist eine Bonsai-Palme da drin. Ohne die Palme war es 20. Nee, nee, lass mal. Hier. Elefantenfuß, was für einen?